Ein schöner Abgang von Konrad Hansen. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Ich bin's. Hast du geschlafen? Nein. Du hast auf meinen Anruf gewartet. Ich habe damit gerechnet, dass Sie anrufen. Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Nichts. Liegst du im Dunkeln? Nein. Du solltest die Zeit nutzen. Hör Musik oder lies etwas. Ich lese zurzeit Dostojewski, Schuld und Sühne. Kann ich dir sehr empfehlen. Ich habe eine Fangschaltung beantragt. Was die Lektüre der russischen Autoren etwas erschwert, ist, dass sie für ihre Person mehrere Namen verwenden. Aber man gewinnt einen tiefen Einblick in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wie macht man das? Was? Eine Fangschaltung beantragen. Man wendet sich an die Post. Wenn ich weiß, wer Sie sind, werde ich Sie anzeigen, wegen Telefonterror. Nennt man das so? Ja, was Sie machen, ist Telefonterror. Warum sagen Sie mir nicht klipp und klar, was Sie wollen? Ich will ein bisschen mit dir plaudern. Bislang haben wir über Musik und Bücher geplaudert, über Träume, das Leben und den Tod. Moment mal. Sie haben geredet und ich hab's mir angehört, damit Sie mich wenigstens für den Rest der Nacht in Ruhe lassen. Heute möchte ich mit dir über etwas anderes plaudern. Über dich. Also? Ich habe dich gesehen. Wann? Gestern. Gestern habe ich dich gesehen. Du trugst einen beigefarbenen Mantel und kleine, entzückende Schuhe. Ich glaube, man nennt sie unpassenderweise Pumps. Ja? Und? Du bist schön. Du bist eine ausnehmend schöne Frau. Ihre Komplimente können Sie sich an den Hut stecken. Weiter. Nach heutigem Sprachgebrauch würde man dich vermutlich sexy nennen. Aha, da kommen wir endlich zur Sache. Man sagt dir Ehrgeiz nach und ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Du fragst dich zu Recht, ob du dich mit dem Erreichten zufrieden geben sollst. Nein, du stehst erst am Anfang deiner Karriere. Du musst größere Aufgaben übernehmen, mehr Verantwortung tragen. Sprich mit Frau Mackenroth. Sie weiß, wie man sich nach oben buchst. Sie kennen Frau Mackenroth? Sag ihr einfach, du fühlst dich zu höherem Berufen. Ich wette, das imponiert der guten Olga. Jetzt arbeitet es in dem hübschen Köpfchen. Hm? Er kennt den Vornamen der Chefin. Das engt den Kreis der Verdächtigen erheblich ein. Vielleicht hättest du dir die Fangschaltung sparen können. Sowas kostet doch eine Gebühr, nicht wahr? Könnte es sein? Nein. Ich habe ja noch gar nichts gefragt. Du willst fragen, ob du mich kennst? Die Antwort ist nein. Nächste Woche hast du Geburtstag. Du darfst dir etwas wünschen. Mein einziger Wunsch ist, dass Sie aufhören, mich mitten in der Nacht anzurufen. Über Tag bist du nicht zu Hause. Sie denn? Nehmen wir an, es wäre so. Was folgert daraus? Keine Arbeit. Braucht nicht zu arbeiten, weil es nicht nötig hat. Übt seinen Beruf in den eigenen vier Wänden aus. Krank. Such dir etwas aus. Ich tippe auf Letzteres. Ah, ja. Und sei psychisch krank, weil ein halbwegs normaler Mensch nicht auf die Idee kommen würde. Schon gut, Babs. Wie war das? Schon gut, Babs, habe ich gesagt. Babs, so nennen dich doch deine Freunde, nicht wahr? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Barbara klingt viel hübscher als Babs. Ich werde dich Barbara nennen. Vielleicht können wir uns irgendwo treffen und in Ruhe miteinander reden. Dafür ist die Zeit noch nicht reif. Was soll das heißen? Ich liebe diese altmodische Windung. Sie macht die Zeit zu etwas Organischem. Sie wächst, blüht, reift und stirbt. Sie wissen offensichtlich, wo ich arbeite. Gegenüber ist ein kleines Café. Dort könnten wir uns treffen. Wie wär's morgen? Das heißt, heute Abend um 4:45? Du willst Stefan doch nicht versetzen, hm? Stefan? Woher? Um 17.30 Uhr hast du ein Rendezvous mit ihm. Woher wissen Sie das? Sagt man heutzutage noch Rendezvous? Davon weiß nur mein Freund. Ist er nicht dein Geliebter? Ah ja, und meiner Kollegen habe ich es erzählt. Folglich. Einer von beiden muss es Ihnen gesagt haben. Ich bewundere deinen Scharfsinn. Wozu brauchst du eine Fangschaltung? Ich könnte die Verabredung um 1 oder 2 Stunden verschieben. Wir wollen nichts überstürzen. Bis jetzt bin ich für dich nur eine Stimme. Möglicherweise komme ich zu dem Ergebnis, dass es dabei bleiben muss. Allerdings sollte die Stimme einen Namen haben. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Was hältst du von Sesam? Jedenfalls weiß man sofort, dass es nicht ihr richtiger Name ist. Er stammt aus einem orientalischen Märchen. Schlaf gut, Barbara. Rufen Sie nicht mehr an? Nicht diese Nacht. Denk nach, Stefan. Denk bitte genau nach. Ja mal, weshalb sollte ich jemandem erzählen, wann ich mit dir verabredet bin? Hast du es in deinen Terminkalender geschrieben? Ja, habe ich. Wo ist der? Im Büro auf meinem Schreibtisch. Da kann also jeder reinschauen. Babs, ich sitze allein in meinem Büro und wenn ich mal nicht da bin, meine Sekretärin lässt keinen hinein, den sie nicht kennt. Es kann ja auch einer aus deiner Firma gewesen sein, ein Kollege. Oder vielleicht hat deine Sekretärin selbst... Ach was, die ist absolut zuverlässig. Für die lege ich meine Hand ins Feuer. Der Mann weiß Dinge über mich, die nur ganz wenigen Leuten bekannt sind. Irgendwer muss ihn informiert haben. Von mir hat er sie jedenfalls nicht. Ja, habe ich das behauptet? Ich will damit nur sagen, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis... Wer nennt mich zum Beispiel Babs? Höchstens 4 oder 5 Leute. Na, ein paar mehr werden es wohl schon sein. Ich verstehe ja, dass es dich nervös macht, aber du darfst dich von diesem Herrn Sesam nicht ins Boxhorn jagen lassen. Du hast gut reden. Leg du mal jede Nacht wach und warte darauf, dass er anruft. Das nächste Mal, wenn er anruft, schnapp die Falle zu, Babs. Du musst nur dafür sorgen, dass er mindestens 3 Minuten dran bleibt. So lange braucht die Post, um seine Nummer festzustellen. Dem Kerl legen wir das Handwerk. Verlass dich drauf. Wenn ich nur wüsste, was er mit seinen Anrufen bezweckt. Zuerst habe ich gedacht, naja, du weißt schon, die üblichen Schweinereien. Aber so einer ist er nicht. Auf der anderen Seite bin ich ziemlich sicher, dass nicht nur das Bedürfnis dahinter steckt, mit jemandem zu reden. Er muss einen bestimmten Grund haben. Ich glaube eher... Der Mann ist ein Psychopath. Allein schon, dass er sich diesen Märchennamen zugelegt hat. Sesam, öffne dich. Wie? Nichts. Fiel mir nur gerade so ein. Herwig? Ja? Für dich? Wer ist es denn? Ein Herr Rasnikow oder so. Kenn ich nicht. Oder warte mal. Du, das ist er. Augenblick. So, jetzt. Ja? Eine interessante Figur, dieser Raskolnikow. Er hat sich einen Moralkodex geschaffen, aus dem er das Recht zum Mord ableitet. Sehr schlüssig das Ganze. Du musst das Buch unbedingt lesen, Barbara. Und um mir das zu sagen, rufen Sie in Stefans Wohnung an? Ich bin ein impulsiver Mensch, Barbara. Es drängt mich, dir Schuld und Sühne ans Herz zu legen. Und da ich weiß, dass du bei Stefan bist... Lassen Sie mich beschatten? Ich verstehe nicht. Ob Sie mich bespitzeln lassen? Ah, dann ziehe ich beschatten vor. Es klingt poetischer. Auf gut Deutsch. Sie haben jemand auf mich angesetzt. Ich bezweifle, ob das gutes Deutsch ist, Barbara. Warst du bei Frau Mackenroth? Ja, das kenne ich inzwischen. Wenn Ihnen ein Thema unangenehm ist, weichen Sie aus. Sagen wir, ich behalte mir das Recht vor, zu entscheiden, welche Fragen ich zu welchem Zeitpunkt beantworten will. Hast du mit Frau Mackenroth gesprochen? Nein. Du wirst dir einen Termin geben lassen, ja? Ich habe keinen Grund, mit Frau Mackenroth zu sprechen. Du bist störrisch, Barbara. Das ist der Nachteil bei selbstbewussten Frauen. Sie können sehr störrisch sein. Ich nehme an, Stefan kann ein Lied davon singen. Übrigens, ein vielseitiger junger Mann, dein Geliebter. Oder wollen wir uns auf Freund einigen? Ja, ich denke, wir sollten es bei Freund belassen, weil es zu nichts verpflichtet, außer zur Freundschaft natürlich. Von einem Geliebten erwartet man dagegen, dass er Liebe mit Liebe vergilt. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, wenn man so will. Aber was rede ich da? Du weißt wahrscheinlich, dass Stefan anderweitig liiert ist. Einem Freund räumt man größere Freiheiten ein als einem Geliebten. Ist es nicht so? Wie wär's, wenn Sie ausnahmsweise mal Klartext reden, Herr Sesam? Nicht Herr, bitte. Sesam. Einfach Sesam. Sie haben eben zugegeben, Oder zumindest nicht widersprochen, dass Sie mir nachspionieren. Weshalb? Aus welchem Grund, Sesam? Neugier. Bloß Neugier? Gegenwärtig ist es noch Neugier. Und was, wenn Sie Ihre Neugierde befriedigt haben? Das hängt vom Ergebnis meiner Recherchen ab. Wäre es nicht einfacher, Sie sagen, was Sie von mir wollen, und ich sage Ihnen, ob ich dazu bereit bin? Du wärst es nicht, Barbara. Lassen Sie es drauf ankommen. Ebenso gut könnte ich mein Vorhaben ganz aufgeben. Welches Vorhaben? Was haben Sie vor, Sesam? Na los, spucken Sie es schon aus. Oh, solche Worte aus dem Munde einer schönen Frau. Nicht doch, Barbara. Frag Stefan, was der Buchstabe D zu bedeuten hat, der regelmäßig in seinem Terminkalender auftaucht. Lass mich mal. Wie kommen Sie dazu, in meinem Terminkalender herumzuschnüffeln? Reine Routine, Stefan. Man nennt es das Umfeld abklopfen. Soll ich Ihnen sagen, was Sie in meinen Augen sind? Entweder ein armer Irrer oder ein ganz mieses Schwein. Haben Sie verstanden? Oh ja, doch, doch. Ich überlege nur gerade, wo ich mich nun einordnen darf. Und damit das klar ist, Ihre Belästigungen lassen wir uns nicht länger gefallen. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Haben Sie dabei auch bedacht, dass ich, um im Bild zu bleiben, am längeren Hebel sitzen könnte? Hörst du mich, Barbara? Ja. Sag ihm, er soll sich raushalten. So, jetzt haben wir ihn, Babs. Wieso? Ich habe das Gespräch aufgenommen. Pass auf. Solche Worte aus dem Munde einer schönen Frau. Nicht doch, Barbara. Frag Stefan, was der Buchstabe D zu bedeuten hat. Was wir jetzt brauchen, ist eine Stimmenanalyse. Daraus ergeben sich oft Anhaltspunkte für die Identifizierung. Ich werde das morgen gleich in die Wege leiten. Ist dir aufgefallen, wie sich seine Stimme veränderte, als er sagte, dass du dich raushalten sollst? Das war eine Drohung. Komm, Babs, lass dich nicht verrückt machen. Das ist genau das, was der Typ will. Er will dich einschüchtern. Weshalb? Na, was weiß ich. Vielleicht galt er sich daran auf, andere Menschen in Angst zu versetzen. Was ich gesagt habe, Babs, der Mann ist ein Psychopath. Wer ist D? Was bedeutet der Buchstabe D in deinem Terminkalender? Siehst du, da geht's schon los. Was geht los? Du kriechst ihm auf den Leim, du fängst an, ihn ernst zu nehmen. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, D steht für Dr. Dormann. Einmal pro Woche darf ich zu Füßen des Obersten aller Bosse sitzen. Alles klar? Nehmen Sie Platz, Barbara. Bitte. Cognac? Nein, danke. Ich darf Sie doch Barbara nennen. Von mir aus? In der nächsten Viertelstunde bitte keine Anrufe, Frau Töpfer. Weshalb ich Sie zu mir gebeten habe, man sieht sich eigentlich viel zu selten, finden Sie nicht auch? Sie arbeiten bei uns nun schon wie lange? 4 Jahre. 4 Jahre sind Sie schon bei uns. Und wie oft haben wir Zeit für einen Gedankenaustausch gefunden? Na, 2. Wenn es hochkommt, 3-mal, oder? Das muss sich ändern, Barbara. An mir soll es nicht liegen, Frau Mackenroth. Dann machen wir doch gleich Nägel mit Köpfen. Ich suche eine Direktionsassistentin. Sagen Sie kurz und bündig ja und ab morgen sind Sie meine rechte Hand. Vielleicht jetzt ein Cognac? Direktionsassistentin? Zugegeben, ein etwas schwammiger Begriff. Aber ein ideales Sprungbrett für karrierebewusste junge Menschen, Barbara. Was qualifiziert mich für diesen Posten? Das erlebe ich zum ersten Mal. Bislang hat mich noch kein Bewerber gefragt, ob ich ihn für qualifiziert halte. Ich habe mich nicht beworben, Frau Mackenroth. Wie? Nun, wie dem auch sei. Ich habe mich für Sie entschieden. Warum? Bitte? Warum sind Sie ausgerechnet auf mich gekommen? Ich brauche Sie hier ganz einfach. Entschuldigen Sie, das beantwortet meine Frage nicht. Personalentscheidungen sind vornehmlich eine Sache des Instinkts, Barbara. Und mein Instinkt sagt mir, dass Sie für diesen Posten genau die Richtige sind. Also, was ist nun? Wenn Sie sich schon nicht zu einem Freudensprung entschließen können, dann nicken Sie wenigstens mit dem Kopf. Darf ich Sie noch etwas fragen, Frau Mackenroth? Na schön, bitte. Hat Ihnen jemand... Bin ich Ihnen empfohlen worden? Spielt das eine Rolle? Für mich schon. Ich will nicht ausschließen, dass in irgendeinem Zusammenhang Ihr Name genannt worden ist. Aber wenn es um die Auswahl meiner engsten Mitarbeiter geht, lasse ich mir von niemandem reinreden. Ich habe ja nur gefragt. Sagen Sie mal, was treiben wir hier eigentlich? Ich biete Ihnen einen Spitzenjob an und Sie zieren sich. Was soll das? Wollen Sie ihn oder wollen Sie ihn nicht? Geben Sie mir Bedenkzeit? Nein, Sie müssen sich sofort entscheiden. Was fällt Ihnen zu dem Wort Sesam ein, Frau Mackenroth? Das wird ja immer schöner. Soll das ein Test sein? Sagen wir, eine Entscheidungshilfe. Sesam. Sesam. Ach ja, das Wort steht auf meiner Müsli-Packung. Irgendeine Körnerart. Zufrieden? Aber mal Spaß beiseite, Barbara. Sie sollten meine Geduld nicht überstrapazieren. Haben Sie morgen gesagt? Ja. Ich brauche mindestens 2 Tage, um mein Büro aufzuräumen. Du lieber Himmel, war das eine schwere Geburt. Tja, viel ist es nicht, Babs. Wo habe ich denn... Ach, hier. Alter zwischen 60 und 70, keine Dialektfärbung, spricht mit normaler Stimme, exakte Aussprache, Sprecherziehung, Fragezeichen, elaborierter Code. Ja, darauf wäre ich zur Not auch von allein gekommen. Ich sag ja, was habe ich hier noch? Keine Emotionen, lässt sich nicht aus der Reserve locken, mit einer Ausnahme. Sag ihm, er soll sich raushalten. Ja, genau. Da kriegt seine Stimme plötzlich Biss, sagt der Experte. Ist er auch der Meinung, dass wir ihn nicht ernst nehmen sollten? Darüber haben wir nicht gesprochen. Er meint, weitere Einzelheiten lassen sich erst durch einen Vergleich verschiedener Aufnahmen feststellen. Falls er ein Psychopath ist, wie du behauptest, müsste man ihn nicht gerade dann ernst nehmen, Stefan? Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn du dich raushältst. Das könnte ihm so passen, damit er dich in aller Ruhe fertig machen kann, was? Nein, Babs, die Sache stehen wir gemeinsam durch. Wieso glaubst du, dass er mich fertig machen will? Och, hab ich so im Gefühl. Du meinst, er tut es aus reiner Schikane? Vom Psychopathen zum Sadisten ist es nur ein kleiner Schritt, Babs. Ach ja, die Musik. Ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt, aber die Musik im Hintergrund. Der Experte hat einen Musikkenner hinzugezogen und der sagt, es handelt sich um, Moment mal, um ein Madrigal von Gesualdo. Gesualdo? Carlo Gesualdo, Fürst von Venosa, italienischer Komponist aus dem 16. Jahrhundert. Mörder. Was? Mörder. Habe ich hier aufgeschrieben. Der Musikkenner erzählte eine blutrünstige Geschichte, in die der Komponist verwickelt war. Ich habe nur mit halbem Ohr zugehört. Jedenfalls war es eine richtig schöne Mord- und Totschlaggeschichte. Wen hat er denn umgebracht? Ja, warte mal, wie war das noch? Er muss die Musik besonders gern haben. Jedes Mal, wenn er anruft, ist sie im Hintergrund zu hören. Hat er wieder angerufen? Nein. Denk dran, Babs, mindestens 3 Minuten. Und dann knöpfen wir uns den Typ mal vor. Vielleicht ruft er auch gar nicht wieder an, weil... Ich habe ihm gesagt, dass ich eine Fangschaltung... Was? Das hast du ihm gesagt? Zur Abschreckung, Stefan. Und wie du siehst, hat es gewirkt. Ich glaube, das war ein Fehler. Der Mann lässt sich nicht abschrecken. Er wird nur seine Taktik ändern. Jetzt fällt's mir ein. Er hat seine Frau ermordet. Wer? Gesualdo, der Komponist. Gratuliere, Barbara. Oder sollte ich besser Frau Mackenroth beglückwünschen? Sie hat mit dir eine gute Wahl getroffen. Haben Sie das arrangiert? Wie sagt Mohammed, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt? Was versprechen Sie sich davon? Du bist jetzt in einer Position, die dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Nicht mehr lange und die gute Olga wird um ihren Sessel bangen. Wollen Sie Frau Mackenroth absägen oder was? Schon das hässliche Wort wäre Grund genug, von solchen Ambitionen Abstand zu nehmen. Es sei denn... Es sei denn... Du hättest über kurz oder lang den Wunsch, Frau Mackenroths Platz einzunehmen. Gott, ja, warum eigentlich nicht? Sie könnten dafür sorgen, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Ich befriedige meine Eitelkeit gelegentlich damit, dass ich an einem Faden ziehe und feststelle, dass sich am anderen Ende was bewegt. Wie eine Spinne. Wie eine Spinne, ganz recht. Wie eine Spinne, die sich satt gefressen hat und nur noch spielerisch an ihren Fäden zupft. Magst du Spinnen? Sie sind mir unheimlich. Ich bewundere sie. Schau dir ihre Netze an. Welche andere Tierart lockt ihre Opfer mit solch vollendeten Kunstwerken ins Verderben? Eine perfekte Mischung von Schönheit und Perfidie. Die Mischung gefällt Ihnen? Oh ja. Ich habe über Sie nachgedacht, Sesam. Oh, wie schmeichelhaft für mich. Anfangs habe ich Sie für einen Spinner gehalten. Aber inzwischen ist mir klar geworden, dass Sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und dabei benutzen Sie mich als Werkzeug. Als Handlanger. Handlanger ist gut. Handlanger trifft es genau. Allerdings nicht in der abfälligen Bedeutung des Wortes. Die Frage, was Sie vorhaben, kann ich mir wohl schenken. Aber wieso sind Sie sich so sicher, dass ich dabei mitmache? Ich bin nicht sicher. Jedenfalls noch nicht. Sie nehmen aber an, dass ich Ihnen irgendwann diesen Handlangerdienst leisten werde. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, Barbara. Niemand ist besser für diese Aufgabe geeignet als du. Welche Fähigkeiten habe ich, die andere nicht haben? Ich würde lieber von Eigenschaften sprechen. Also gut. Welche besonderen Eigenschaften habe ich? Schönheit und Selbstbewusstsein. Was ist das alles? Das ist sehr viel. Du ahnst nicht, wie viel mir allein deine Schönheit bedeutet. Verstehe ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie machen sich einen Spaß daraus, mich auf falsche Fährten zu locken. Du irrst, Barbara. Dafür ist die Sache zu ernst. Welche Sache? Unser gemeinsames Vorhaben. Wissen Sie, was mir noch mehr auf die Nerven geht als Ihre Anrufe? Ihre verdammte Geheimniskrämerei. Du bist zu ungeduldig, Barbara. Hab doch etwas Geduld. Weshalb duzen Sie mich eigentlich? Wie? Ist es in Ihren Kreisen üblich, wildfremde Menschen zu duzen? Du bist für mich kein wildfremder Mensch. Du bist mir so vertraut, dass es mir nicht in den Sinn kommen würde, dich mit Sie anzureden. Das Du ist Ausdruck meiner Zuneigung, der menschlichen Nähe. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Sie ebenfalls duze? Ich würde es mir verbitten. Warum? Du kennst mich nicht. Einen Unbekannten zu duzen ist ordinär. Dasselbe wie ein plumper Anbiederungsversuch. Ich möchte, dass du mir gegenüber Distanz wahrst. Hast du Stefan gefragt, was das D bedeutet? Sie heißt Desiree. 28 Jahre, französische Staatsbürgerin, geboren in Montélimar, wohnt in der... Interessiert mich nicht. Nein? Wenn Sie denken, dass mich das trifft, sind Sie auf dem Holzweg. Aber verletzt es sich nicht, dass er dich belogen hat? Warum soll ich Ihnen mehr glauben als ihm? Was hat er dir denn erzählt? Keine Musik diesmal. Die Umstände lassen es leider nicht zu. War es immer die gleiche Musik? Ich meine, vom selben Komponisten? Ja, von Carlo Gesualdo. Ein zu Unrecht in Vergessenheit geratener Komponist. Oder kennst du ihn? Der Name sagt mir etwas. Lassen Sie mich nachdenken. Hat er nicht seine Frau ermordet? Sind Sie noch da? Du musst Schuld und Sühne lesen, Barbara. Ich bestehe darauf. Da du das Buch nicht besitzt, habe ich mir erlaubt, es dir zu schenken. Es liegt in deiner Nachttischschublade. Er ist in meiner Wohnung gewesen, Stefan. Stell dir vor, der Mann dringt am helllichten Tag in meine Wohnung ein. Hast du die Polizei gerufen? Nein. Wieso nicht? Na Mensch, die hätten doch gedacht, ich tick nicht richtig. Der einzige Beweis, dass er in meiner Wohnung war, ist das Buch. Ein Einbrecher, der ein geschenkmäßig verpacktes Buch dalässt. Das kauft mir doch keiner ab. Wie ist er denn reingekommen? Ja, weiß der Henker. An der Tür ist jedenfalls nichts zu sehen. Ich hätte trotzdem die Polizei geholt. Vielleicht hätte die irgendwelche Spuren entdeckt, Fingerabdrücke und so. Und wenn's deine wären? Was? Du hast einen Wohnungsschlüssel. Sag mal, du glaubst doch wohl nicht... Entschuldige, Stefan, entschuldige. Nimm's mir bitte nicht übel. Ich bin ziemlich mit den Nerven runter, weißt du? Dass er mir nichts, dir nichts in meine Wohnung eindringt, das ist... Ja, halt mich meinetwegen für überspannt, aber das hat etwas von einer Vergewaltigung. Babs. Doch, Stefan. Er versucht, mich in Besitz zu nehmen. Und immerhin hat er schon geschafft, dass er meine Gedanken beherrscht. Ich denke ständig darüber nach, was der Mann will. Was will er, Stefan? Was zum Teufel will er? Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber du musst jetzt vor allem Ruhe bewahren, Babs. Irgendwann wird er die Karten auf den Tisch legen. Was ist mit der Fangschaltung? Er hat von einer Telefonzelle aus angerufen. Ja, ja, geschenkt. Es war ein Fehler. Statt darüber nachzudenken, was er will, sollten wir zunächst herausfinden, wer er ist. Wahrscheinlich ergibt sich das eine aus dem anderen. Jedenfalls ist er kein armer Irrer. Er ist einflussreich, hat weitreichende Beziehungen. Dass ich zur Direktionsassistentin avanciert bin, habe ich ihm zu verdanken. Die Mackenrot behandelt mich wie ein rohes Ei. Sie nimmt mich zu den Vorstandssitzungen mit. Hin und wieder deutet sie sogar an, dass sie in mir ihre Nachfolgerin sieht. Hat Sesam sie nicht manchmal Olga genannt? Ja, die gute Olga. Also kennt er sie näher und sie kennt ihn. Aber nicht unter dem Namen Sesam. Außerdem blockt sie sofort ab, wenn ich das Gespräch auf meinen Gönner bringe. Babs, du musst ihn dazu bringen, dass er sich mit dir trifft. Habe ich doch schon versucht. Versuch's nochmal. Er sagt, die Zeit sei noch nicht reif dafür, was immer das heißen soll. In diesem Spiel bestimmt er die Regeln. Das ist es ja gerade, was mir so auf die Nerven geht. Er zwingt mich in eine Rolle, in der ich immer nur reagieren kann. Mir scheint, du brauchst dringend Erholung, Babs. Was hältst du von 2-3 Wochen Urlaub? Geht nicht. Ich muss mich nach einer neuen Wohnung umsehen. Der Hausbesitzer hat mir gekündigt. So plötzlich? Ja, wegen Eigenbedarf. Du kannst bei mir wohnen. Was würdest du tun, wenn ich ja sage? Na, ich würde mich freuen. Bist du sicher? Wieso? Was soll das heißen? Könnte doch sein, dass es dich zu sehr einschränkt. In welcher Hinsicht? Sesam behauptet, D stünde für Desiree. So, behauptet er das? 28 Jahre, geboren in Montélimar. Und weiter? Nichts weiter. Muss ich mich jetzt rechtfertigen? Nein, musst du nicht. Dir ist doch klar, was er damit bezweckt. Sag's mir. Er will uns auseinanderbringen. Das könnte ihm höchstens gelingen, wenn sich herausstellt, dass du mich belogen hast. Also Babs. Aber um das Thema abzuschließen, ich habe immer eine eigene Wohnung gehabt und dabei soll es bleiben. Wie du willst. Du hast gesagt, das Buch war als Geschenk verpackt. Ja, sehr hübsch. Mit rosa Schleifchen. Wo ist das Einschlagpapier? Im Mülleimer. Warum? Meistens ist da ein Aufkleber von der Buchhandlung drauf. Ich schau mal nach. Stefan? Ja? In dem Buch lag dieses Foto. Kennst du sie? Nein. Der Mülleimer steht unter der Spüle. Das Wohnzimmer, 56 Quadratmeter, geht nach Südwesten raus. Da haben Sie fast den ganzen Tag über Sonne. Ich glaube, Sie haben mich missverstanden, Herr... Herr Schermer. Ich suche eine ganz normale Wohnung, Herr Schermer, kein Luxusapartment. Letztlich ist es doch eine Frage des Preises. Ja, eben. Diese Wohnung kann ich mir nicht leisten. Der Parkettfußboden ist dreifach versiegelt, leicht sauber zu halten. Die Fensterbänke sind aus echtem Marmor. Die Wohnung kommt Sie keine Mark teurer als die alte. Das ist nicht Ihr Ernst. Inklusive Heizung und Strom. Ja, und wo ist der Haken? Sie können sofort einziehen. Wo ist der Haken, Herr Schermer? Es ist sogar erwünscht, dass Sie sofort einziehen. Erwünscht? Von wem? Genau genommen bin ich kein Makler, sondern Anwalt. Als solcher unterliege ich der Verschwiegenheitspflicht und mein Mandant wünscht, anonym zu bleiben. Gehört die Wohnung Ihrem Mandanten? Das ganze Haus gehört ihm. Mhm. Ich möchte mich mit Ihrem Mandanten direkt in Verbindung setzen, Herr Schermer. Warum? Sie müssen zugeben, dass diese Wohnung normalerweise das 3- bis 4-fache an Miete kostet. Ich will von Ihrem Mandanten eine plausible Erklärung haben, weshalb er sie mir so billig lässt. Ich kann den Kontakt nicht herstellen. Unmöglich. Er hat mich beauftragt, mit Ihnen zu verhandeln. Sie müssen schon mit mir vorlieb nehmen. Dann erklären Sie es mir. Ich versichere Ihnen, dass an der Sache nichts faul ist. Im Übrigen, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man nicht so? Das ist keine Antwort, Herr Schermer. Tut mir leid. Richten Sie Ihren Mandanten aus. Ich werde den Mietvertrag nicht unterschreiben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Ich gehe noch 200 runter. In Ordnung? Wahrscheinlich würde er mir die Wohnung auch umsonst vermieten, oder? Wäre nicht ausgeschlossen. Kommt Ihnen das nicht selbst merkwürdig vor? Ich befolge seine Weisungen. Sie zu bewerten, steht mir nicht zu. Bitte unterschreiben Sie. Mein Mandant würde es mir anlasten, wenn Sie den Vertrag nicht unterschreiben. Oder wir machen es so. Sie sagen mir seinen Namen. Das wäre mein Tod. Ihr Tod, Herr Schermer? Bildlich gesprochen. Er ist mein einziger Mandant. Ich lebe von ihm. Wenn er mich feuert, bin ich, naja, so gut wie tot. Hier, bitte, unterschreiben Sie. Nicht bevor ich mit Ihrem Mandanten gesprochen habe. Arrangieren Sie ein Treffen. Sie bringen mich in Teufelsküche. Er ist es nicht gewohnt, dass man ihm Bedingungen stellt. Einen Moment, bitte, Entschuldigung. Schermer? Noch nicht. Sie will, sie möchte sich mit Ihnen treffen. Ja, ich habe verstanden. Morgen Abend in der Katharinenkirche. Gut, wann? Da ist ein Konzert. Nach dem Konzert wird er Sie ansprechen. Aber erst müssen Sie unterschreiben. Geben Sie her. Ist noch jemand in der Kirche? Nur noch der Chor. Was machen wir jetzt? Wir warten noch ein bisschen. Vielleicht war es auch gar nicht. Doch, er saß oben auf der Empore. Genau der Typ, den die Buchhändlerin beschrieben hat. Mit der 60 bis 70 dünne weiße Haare, getönte Brille. Bin ich absolut sicher, Babs. Warum hat er mich dann nicht angesprochen? So war es doch abgemacht. Ob er mich reinlegen wollte? Na, von reinlegen kann ja wohl nicht die Rede sein. Du hast einen guten Tausch gemacht, Babs. So eine Prachtwohnung. Und dann für die Miete? Davon können andere nur träumen. Das ist noch nicht alles. Er hat sie vollständig möbliert. Donnerwetter. Lauter Stilmöbel. Die Einrichtung muss ein Vermögen gekostet haben. Allmählich kriegt die Sache einen Stich ins Erotische, findest du nicht? Was ist daran erotisch? Naja, älterer Herr richtet junger, hübscher Frau eine Wohnung ein. Das sagt doch alles. So, hör mal, ein Mann in seinem Alter... Naja, dafür muss er eben was bieten. Ich glaube, er hat etwas anderes im Sinn. Er will mich gängeln. Zu seiner Marionette machen. Er bestimmt, auf welchem Posten ich sitze. Er bestimmt, wo und wie ich wohne. Damit demonstriert er dir seine Macht, Babs. Macht ist ein bewährtes Aphrodisiakum. Ach, hör doch auf. Wozu der ganze Aufwand, wenn er nur mit mir bumsen will? Manchmal habe ich das Gefühl, er spielt mit mir. Wie eine Katze mit der Maus spielt, bevor sie endgültig zubeißt. Was heißt überraschend? Das war zu erwarten. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich meinen Schreibtisch mitnehmen. Ich hänge an dem alten Möbel. Sie bekommen dann das neueste Modell, ja? Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin nicht scharf auf Ihren Posten. Mag sein. Aber offensichtlich hält man Sie für geeigneter als mich. Was habe ich Ihren Erfahrungen entgegenzusetzen? Ihre Jugend, Ihren Ehrgeiz, Ihre Beziehungen. Welche Beziehungen meinen Sie, Frau Magnoth? Sie müssen doch am besten wissen, wer Sie protegiert. Ich habe keine Ahnung. Naja. Falls Sie andere Gardinen haben möchten... Ich weiß nur, dass er sie kennt. So? Er nennt sie Olga. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Hatten Sie ein Verhältnis mit ihm? Wie man's nimmt. Waren Sie seine Geliebte? Seine Konkubine, sagen wir so. In jüngeren Jahren hielt er sich eine Handvoll Konkubinen. Eine davon war ich. Ist er nicht verheiratet? Seine Frau... Ja, was ist mit seiner Frau? Hat es Ihnen nicht erzählt? Nein. Es steht Ihnen natürlich frei, sich eine andere Vorzimmerdame zu suchen. Ich empfehle Ihnen allerdings, Frau Töpfer zu behalten. Augenblick mal. Wer sagt Ihnen, dass ich Ihren Posten überhaupt will? Sie haben ihn. Der Vorstand hat es einstimmig beschlossen. Ohne mich zu fragen? Da es um eine Beförderung geht, hat man Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Gehört er dem Vorstand an? Offenbar kennen Sie ihn tatsächlich nicht. Dann frage ich mich allerdings, weshalb er sich so für Sie einsetzt. Genau das möchte ich auch wissen. Angenommen, ich weigere mich, Ihren Posten einzunehmen, Frau Magnoth. Würden Sie ihn dann behalten? Möglich. Wollen Sie das? Es geht nicht darum, was ich will, Barbara. Also passen Sie auf. Sie brauchen mir nur zu sagen, wer mein Gönner ist. Und ich werde mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, auf Ihren Platz gesetzt zu werden. Sie finden das komisch? Ja, top. Dass Sie mich für ein Komplott gegen ihn zu gewinnen suchen, finde ich ausgesprochen amüsant. Sind Sie wirklich so naiv, Barbara? Schauen Sie, er hat Sie unter seine Fittiche genommen. Das bedeutet Aufstieg, Karriere, Erfolg. Aber nur, wenn Sie sich fügsam verhalten. Fügsam? Eines seiner Lieblingsworte. Wo sitzt du? Auf der Chaiselongue? Warum haben Sie sich nicht an die Abmachung gehalten? Sei so gut und setz dich auf die Chaiselongue, Barbara. Wir hatten abgemacht, dass Sie mich nach dem Konzert ansprechen. Sitzt du auf der Chaiselongue? Ja. Wenn du jetzt geradeaus blickst, auf dem Bild siehst du links unten Carlo Gesualdo. Es ist der dunkelhaarige, blasse Mann mit dem üppigen Spitzenkragen. Der Fürst als Büßender. In dem Plattenschrank rechts davon befindet sich alles, was ich an Musik von Gesualdo... Sie waren in der Kirche. ...an Musik von Gesualdo habe auftreiben können. Leider... Wir haben sie gesehen. Unterbrich mich bitte nicht. Leider ist es nicht allzu viel. Für die Masse ist Gesualdo noch immer ein Unbekannter. Sie wollten mich ansprechen, das hatten Sie zugesagt. Du warst nicht allein. Sie haben nicht verlangt, dass ich allein kommen sollte. Du hättest dir denken können, dass ich deinen Freund nicht dabei haben will. Ich mag ihn nicht. Er hat keine Manieren. Wie gefällt dir die Möblierung? Nein, sag nichts. Sie ist dir zu altmodisch. Ich werde hier nur so lange bleiben, bis ich etwas anderes gefunden habe. Keinen Tag länger. Was stört dich an der Wohnung, Barbara? Alles. Dass Sie sie mir praktisch aufgezwungen haben. Dass Sie sie mit Möbeln von Arno Tobak vollgestopft haben. Ich komme mir vor wie in einem Antiquitätengeschäft. Soll ich dir eine andere Einrichtung besorgen? Ein Wort von dir. Lassen Sie mich endlich zufrieden, Sesam. Hören Sie auf, Ihr Füllhorn über mich auszuschütten. Ich will weder von Ihrer Macht noch von Ihrem Geld profitieren. Ich will weiter nichts als so leben, wie es mir gefällt. In der Kirche trugst du ein... Entschuldige meine Offenheit. Ein abscheuliches Kostüm. Schermer wird dich morgen zu einem Couturier begleiten. Ich möchte, dass du dich völlig neu einkleidest. Nach Ihrem Geschmack, wie? Er ist nicht der Schlechteste. Aber er ist nicht meiner, verdammt nochmal! Der Couturier weiß Bescheid, die Rechnung geht an mich. Lass dich also nicht durch seine Preise abschrecken. Hat man Ihnen berichtet, dass ich die Beförderung abgelehnt habe? Ja, sehr klug von dir. Klug. Durch maßvolle Verweigerung steigert man seinen Marktwert. Der Vorstand berät schon über ein neues, ein besseres Angebot. Ich werde es ebenfalls ablehnen. Vielleicht. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo deine Widerborstigkeit mit deinem Selbsterhaltungstrieb kollidieren wird. Sesam? Ja? Was muss ich tun, damit Sie mich in Ruhe lassen? Eine gute Frage, Barbara. Auf dem Sekretär findest du ein kleines Buch über Gesualdo. Lies es bitte. Wozu? Als Vorbereitung auf unser Rendezvous. Sie wollen sich also mit mir treffen? Ich werde dir meinen Wagen schicken. Wann? Bald. Sehr bald. Du, Babs? Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Bitte. Ich habe mindestens 10-mal angerufen. Weshalb gehst du nicht ran? Ich bin ziemlich in Eile, weißt du? Willst du verreisen? Ja, ich muss sofort rüber. Rüber? Wohin? New York! Und das erfahre ich so ganz zufällig? Ich habe selbst erst vor 2 Stunden erfahren, Paps. Man hat mir einen Traumjob angeboten. Repräsentant für New York und die gesamte Ostküste. Glückwunsch, Stefan. Du, das ist der absolute Hammer. Ich kneife mir alle 5 Minuten ins Bein, um sicher zu sein, dass ich nicht träume. Wer hat dir den Job angeboten? Ja, die Direktion natürlich. Wer sonst? Ja, natürlich. Immerhin habe ich das Trainee-Programm mit Auszeichnung absolviert. Bravo. Ich weiß, was du denkst. Aber wenn es so wäre, ist es mir auch egal. Das ist die Chance meines Lebens, Babs. Auch eine Art, sich jemanden vom Hals zu schaffen. Er zupft an einem seiner Fäden und schon jettest du nach Amerika. Was hättest du denn an meiner Stelle getan? Oh, dasselbe, Stefan, genau dasselbe. Weswegen ich hier bin. Ich habe von ihm ein Buch über Carlo Gesualdo bekommen. Seitdem ich es gelesen habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass ihn mehr mit Gesualdo verbindet als die Musik. Na schön, und was soll ich dazu? Ich möchte wissen, wie du darüber denkst. Also ich mach's ganz kurz. Gesualdo hat seine erste Frau und ihren Liebhaber bestialisch ermordet. Nach der Rechtsprechung seiner Zeit hätte er dafür mit dem Tod bestraft werden müssen. Aber er kam ungeschoren davon, weil er ein Fürst war, das Oberhaupt einer mächtigen Adelsfamilie. Nach dem Mord hat er noch 23 Jahre auf seinen Schlössern gelebt und fleißig komponiert. Ja, sowas Ähnliches hat der Musikkenner auch erzählt. Aber worauf willst du hinaus? Ja, die Frage ist, was Gesualdos Geschichte mit Sesam zu tun hat. Zwischen den beiden muss es irgendeine Gemeinsamkeit geben. Fällt dir was ein? Wenn man die Musik ausklammert, bleiben nur die Macht und der Mord. Entschuldige mal. Willst du etwa behaupten, dass man sich mit der Musik eines Komponisten gleichzeitig dessen schlechte Angewohnheiten zu eigen macht? Ach, Quatsch. Aber ich hab schon verstanden. Es interessiert dich nicht mehr. Sei nicht böse, Babs. In einer Stunde muss ich auf dem Flughafen sein. Ist es noch weit? Wir sind gleich da. Sehen Sie die Türmchen über den Bäumen? Dort ist es. Sieht nach einem Schloss aus. Darunter macht das nicht. Wie heißt Ihr Mandant? Also, um ganz offen zu sein, ich bin kein Anwalt. Sondern? Im Augenblick bin ich Chauffeur. Und sonst? Was Sie wollen. Spitzel, Lakai, Krankenpfleger. Ist er krank? Sie werden ja sehen. Jetzt können Sie mir seinen Namen doch sagen, Herr Schermer. Wie heißt er wirklich? Was hat er Ihnen denn gesagt, wie er heißt? Sesam. Lässt tief blicken, nicht wahr? Wieso? Bei Sesam denkt man doch automatisch an Sesam, öffne dich. Ja, und? Sesam öffnet sich. Er will sich Ihnen offenbaren. Er will sich mir offenbaren? Warum ausgerechnet mir? Ich habe Sie dafür vorgeschlagen. Genau genommen sind Sie meine Wahl. Jetzt hoffe ich nur, dass Sie mich nicht enttäuschen. Dass ich Sie nicht enttäusche, Herr Schermer? Mich oder ihn, in diesem Fall läuft es auf das Gleiche hinaus. Er erwartet Sie im Kaminzimmer. Wo ist das? Gehen Sie einfach der Musik nach. Die Tür steht offen. Bitte tun Sie es. Was? Tun Sie, was er verlangt. La muerte entra in sala de la taberna. Sprichst du Spanisch, Barbara? Wenn ich's könnte, wüssten Sie es wahrscheinlich. Im Spanischen ist der Tod weiblich. La muerte. Lass dich anschauen. Du bist schön. Betörend schön. Setz dich bitte. Setz dich an den Kamin ins Licht der Flammen. Ich bin froh. Nein, ich bin glücklich, dass ich mich für dich entschieden habe. Obwohl du es mir nicht leicht gemacht hast. Obwohl du es mir beileibe nicht leicht gemacht hast, Barbara. Indessen überstrahlt deine Schönheit alles. Selbst dieses entsetzliche Kostüm. Sobald du in den Vorstand aufgerückt bist, wirst du dir einen guten Schneider suchen. Versprichst du mir das? Warum sagst du nichts? Ich höre Ihnen zu, Sesam. Aber das irritiert mich. Aus deinem Schweigen spricht keine Fügsamkeit. Ich will mit dir reden, Barbara. Hast du das Buch über Gesualdo gelesen? Ja. Dann weißt du im Grunde alles. Über sie? Schicksale wiederholen sich, Barbara. Es gibt zu viele Menschen, als dass der Schöpfer jedem eine eigene Geschichte geben könnte. Vermutlich sagt er sich, nach mehr als 300 Jahren kannst du das gleiche Muster getrost wiederverwenden. Der Unterschied zwischen Gesualdo und mir ist, dass er ein Künstler war, ein begnadeter Komponist. Was empfindest du bei seiner Musik? Sie macht mich traurig. Ja, weil ein unglücklicher, ein innerlich zerrissener Mensch sie erschaffen hat. Aber sie war ein Ventil für seine Schuldgefühle, Barbara. Gesualdo fand Erlösung in seiner Musik. Er hat seine Frau nicht im Affekt ermordet, oder? Oh nein, es handelte sich um vorsätzlichen Mord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der einen kaltblütigen Mord begeht, von Schuldgefühlen geplagt wird. So seltsam es klingen mag, er begann sich erst schuldig zu fühlen, als die Gerichtsbarkeit vor seiner Macht kapituliert hatte. Er hatte getötet, aber er entging der Strafe, weil er das Recht des Stärkeren für sich in Anspruch nahm. Es war ein Akt der Willkür, ein Missbrauch seiner Macht. Und als er sich dessen bewusst geworden war, sprach er sich selber schuldig. Darüber steht nichts in dem Buch. Er sagt es mit seiner Musik. Sie ist eine einzige Bitte um Vergebung. Haben Sie Ihre Frau umgebracht, Sesam? Ich deutete schon an, dass Gesualdos Geschichte und meine im Wesentlichen übereinstimmen. Nur in Nuancen weichen sie voneinander ab. Eine ist, dass ich meine Nebenbuhler begnadigt habe. Ich habe ihn lediglich vom Aufsichtsratsvorsitzenden zum Domestiken degradiert. Schermer? Ein fügsamer Mensch. Dieser lobenswerten Eigenschaft verdankt er sein Leben. Hat man Sie nicht wegen Mordes angeklagt? Ich habe mich sogar einem langwierigen Gerichtsverfahren unterziehen müssen. Peinlich, sehr peinlich. Dabei stand von vornherein fest, dass der Prozess mit einem Freispruch enden würde. Hätte ich allerdings geahnt, dass ich mich eines Tages selber schuldig sprechen würde. Ich wäre mit jedem Urteil einverstanden gewesen. Es hätte mich davor bewahrt, mein eigener Richter zu werden. Der Mensch ist dafür gemacht, entweder Angeklagter oder Richter zu sein, aber nicht beides zugleich. Barbara, früher oder später zerbricht er daran. Ihm bleibt nur eines, dem Wahnsinn zuvorzukommen. Er muss sich selbst bestrafen. Willst du wissen, wie das Urteil lautet? Tod. Ich habe mich zum Tode verurteilt. Und du wirst das Urteil vollstrecken, Barbara. Schau mich nicht so konsterniert an. Ich will dich nicht zur Mörderin machen. Dort liegt ein Schreiben, in dem ich erkläre, dass ich meinem Leben selbst ein Ende setzen werde. Niemand wird dich mit meinem Tod in Verbindung bringen. Nur ich. Ich werde dich vor Augen haben, während ich sterbe. Kann man sich einen schöneren Abgang wünschen? Wenn das kein makaberer Scherz ist, sind Sie schon wahnsinnig, Sesam. Meine Analytiker sind der gleichen Meinung. Sie drücken es nur umständlicher aus. Aber das ändert nichts daran, dass ich dich dazu auserwählt habe, das Urteil zu vollstrecken. Mit diesem Dolch, Barbara. Es ist eine Nachbildung des Stiletts, mit dem Gesualdo Donna Maria ermordete. Was ist? Sagen Sie Schermer, er soll mich in die Stadt zurückfahren. Nicht bevor es getan ist. Schermer! Ja? Schließen Sie die Tür! Dir bleibt keine andere Wahl, Barbara. Wenn du nicht länger an meinen Fäden zappeln willst, musst du mich umbringen. Du hast es in der Hand, mich ein für alle Mal loszuwerden. Schau her. Es ist ganz einfach. Ich setze das Stilett auf mein Herz. Siehst du? So. Du brauchst ihm nur einen Stoß zu geben. Komm, wir wollen es hinter uns bringen. Komm her. Leg deinen Arm um meinen Nacken. Wie schön du bist, Muerta. Was wollen Sie? Steigen Sie ein. Bitte. Ich denke nicht dran. Ich fahre Sie in die Stadt. Sie sollen mich zurückbringen, stimmt's? Nein. Geben Sie es doch zu, Schermer. Er hat Ihnen befohlen, mich zurückzuholen. Er kann mir nichts mehr befehlen. Hat er sich selbst? Sieht so aus. Jedenfalls sieht es so aus. Ein schöner Abgang von Konrad Hansen.